Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski. Ihr Lieben, wir beschäftigen uns heute bei dieser Folge Variationen, alles wird anders, mit einem Werk, das die allermeisten von euch nicht kennen werden. Es macht überhaupt gar nichts, denn die allermeisten von uns kennen es auch nicht. Mit uns meine ich Musikerinnen, Musiker, Pianisten. Es handelt sich um die große Passacaglia auf die vier Töne DSCH, stellvertretend für Dmitri Schostakowitsch, des schottischen Komponisten Ronald Stevenson. Ich wollte dieses Stück schon immer spielen. Ich wollte 2014, 2015, als ich die Variationswerke aufgenommen habe, Bachs Goldberg-Variation, Beethovens Diabelli und Schewskis People United, wollte ich diese Passacaglia eigentlich in dieser Box mit drin haben, weil ich sie für eine der vier, fünf bedeutendsten Variationswerke für die Klavierliteratur halte. Ich konnte das Stück damals einfach nicht spielen. So, das war mir einfach zu groß und zu schwer und zu, es war einfach zu viel. Kennengelernt habe ich dieses Werk, wie so viele wichtige Werke in meinem Leben, über meinen damaligen Lehrer und noch immer Lehrer und Freund, Matti Raikaglio. Matti hat mir dieses Stück nahegebracht. Ich habe mich wirklich sehr, sehr viele Jahre damit beschäftigt. Und jetzt hier irgendwie zu sitzen, darüber zu sprechen, zu wissen, dass bald meine Aufnahme davon rauskommt, macht mich einfach sehr glücklich. Und in dieses Stück, das wirklich in jedweder Hinsicht seinesgleichen sucht, in dieses Stück steigen wir mal heute ein. Viel Vergnügen. Lehnt euch zurück, das wird jetzt anderthalb Stunden so gehen. Der Anfang von Ronald Stevensons Passacaglia on DSCH auf DSCH. Willst du noch mal ganz kurz sagen, was ist Passacaglia? Was heißt das überhaupt? Das ist eine barocke Form. Passacaglia ist im Grunde genommen auch eine Art Variationswerk. Du hast einen Grundbass, der sich immer wiederholt. In diesem Fall ist es das DSCH, das für Dmitri Schostakowitsch steht. Dieser Gedanke wird einfach variiert. Passacaglia hieß ja mal über die Straße gehen. Spanisch wurde dann in Italien so ein bisschen zur musikalischen Form. Eigentlich ging es ja da mal um triviale, leicht frivole Liedchen ursprünglich, die sich dann immer repetierten und dann mit so einer hypnotischen Form annahmen. Genau. Stevenson hat jetzt hier ein siebentaktiges Thema gebaut, in dem dieses DSCH ja eigentlich dreimal vorkommt. Genau. Vielleicht willst du uns das kurz vorführen. Einmal. Zweimal. Und dreimal. nämlich umgedreht. Genau. Und Dmitri Schostakowitsch war ja ein Großmeister der Passacaglia-Form. Etwas, was er häufig genutzt hat für viele seiner Stücke. Also mal ein Beispiel zu geben, die Gismol, Präludium und Fuge. Relativ lang. Das ist der Gedanke, es wiederholt er sich. Also, ja, wir haben hier einen immer wiederkehrenden Bass. Ich habe das nicht genau gezählt. Bei Stevenson sind es etwas über 340 Variationen tatsächlich über diese Abfolge, über dieses DSCH. Es wird 650 Mal etwa wird diese Tonfolge repetiert. Oder genau, so 320, irgendwie sowas, genau. Und wird fast nie irgendwo gespielt. Das Interessante ist ja, dass bei Schostakowitsch die Passacaglia, wenn ich das richtig sehe, immer in sehr schicksalhaften, sehr tragischen, sehr existenziellen Momenten vorkommt. Lady Macbeth von Sens, wo sie ihren Schwiegervater gerade vergiftet hat und so weiter. Dann kommt eine Passacaglia. Genau, langsam als erstes Violinkonzert. Das, was du eben gespielt hast, stammt aus den Präludien und Fugen Opus 87, eines dieser gigantischen Werke, die du so liebst. Das dauert ja 2:40 oder sowas. Ich erinnere mich an eine Wenn du den ganzen Zyklus spielst, ja. Aufführung in Salzburg. Du hast ja mal ein Jahr, wann war das? 2018, 2017, 2016? 17. Du hast ja mal ein Jahr lang das sehr, sehr viel gespielt und die Leute konnten eigentlich immer nicht glauben, dass man dieses unglaubliche Exerzitium so auch physisch irgendwie durchhalten kann. Auf deiner neuen Platte, so viel Werbepause muss sein, sind ja Stevensons Passacaglia und Schostakowitschs Präludien und Fugen miteinander kombiniert. Stevenson ist ja ganz andere Mentalität als Schostakowitsch. Er hat Schostakowitsch bewundert. Er hat ihn dann ja auch in Edinburgh kennengelernt, soweit ich weiß, 1962. Er hat ihm ja dann auch mal ein Exemplar seines fertigen, fast fertigen Werks überreicht. Aber er macht aus diesem Material was ganz anderes. Nämlich eigentlich begibt er sich auf eine Art Weltreise, oder? Genau, es ist wie so ein, ja, wie du sagst, wie so ein Weltepos. Es hat sowas beinahe Marxistisches, es hat sowas Weltumspannendes. Wir kommen ja irgendwann in einer anderen Podcast-Folge zu sprechen auf Frederik Chaikowskis Variation über The People United Will Never Be Defeated, auch ein Meisterwerk. Ich habe häufig früher darüber nachgedacht, wo ähneln sich diese Stücke? Die ähneln sich natürlich nirgendwo, außer dass The People ein D-Moll-Werk ist und dieses hier auch irgendwie auf dem D basiert. Beides natürlich hochpolitische Stücke. Aber ich habe früher mal gedacht, so wenn man People hört, dieses Mitreißende, dieses Inspirierende und sieht, was Chaikowski, selbst auch ein sensationeller Pianist, aus diesem Werk macht, es ist ein Jahrhundertmeisterwerk, als würdest du Star Wars schauen. Ja? Und zwar immer und immer und immer und immer wieder, weil ich überhaupt nicht abwertend, sondern ganz im Gegenteil, in der allerbewunderndsten Art. Populär in einem populär guten Sinne. Im guten Sinne, inspirierend, du gehst raus, du pfeifst die Melodie weiter nach. So schwer das ist, People zu spielen, das ist Musik, die gibt. Wir hatten das Thema in der vorherigen Folge. Die Passacaglia ist, zumindest für mich, das exakte Gegenteil. Das ist so ein bisschen, ich habe früher mal gedacht, wie Kubricks Barry Lyndon schauen. Das geht nicht täglich. People, so schwer es ist, könnte ich jeden Tag spielen. Was macht Barry Lyndon aus, für Non-Cineasten mal gefragt? Also dein Erlebnis von Barry Lyndon oder die Erzählstruktur? Ich will gar nicht auf die Erzählstruktur raus, sondern es ist erstmal die Länge, die Tiefe, die Schönheit, das Tempo, die Langsamkeit. Es geht nicht immer. Ich brauche sehr, sehr lange Zeit, um das zu verarbeiten. Wir hatten den gleichen Punkt mit Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variation. Es gibt so Stücke, die würde ich nie touren, zum Beispiel. Ja? Und dieses Stück gehört dazu. Ich brauche lange, damit sich das setzt. Das ist eine andere Art von Epos. Das ist wie so ein ganzes Menschenleben oder wie so eine Globusumrundung in einem Werk. Anders als die anderen Werke dieser Serie ist Passacaglia auf der SCH eigentlich vollkommen unbekannt. Ja. Du bist wahrscheinlich der erste wirklich ganz prominente Pianist, der das so pflegt. Die bisherigen Aufnahmen, die es gab, die bisherigen Live-Darbietungen, die es gab, waren doch eher von Spezialisten gemacht. Wie kommt es dazu, außer dass dieses, John Ogden. Das ist richtig, John Ogden seinerzeit. John Ogden hat das gespielt, die beiden waren auch sehr eng, Stevenson und Ogden. 60 Jahre ist das jetzt her, geschrieben wurde das bis 1962, dann ergänzt 1963. Und jetzt setzt möglicherweise eine verspätete, breitere Rezeption ein, kannst du dir das vorstellen? Ich hoffe. Was ist da los? Ist das eine Musik, wollte die eigentlich breit wahrgenommen werden oder war das doch irgendwo auch die Selbstbeschäftigung eines jungen Pianisten? Also es gibt ja die Geschichte, er setzt sich da in seinem Haus südlich von Edinburgh an Heiligabend ans Klavier und fängt an zu komponieren. Ist eigentlich wie so eine vegetative Entstehung losgegangen. Immer eine Variation hat sich an die nächste angeknüpft. Also das ist ein zutiefst assoziatives Werk. Es hat auch klare Strukturen. Ich würde mir wünschen, dass Figuren wie Ronald Stevenson bekannter geworden wären. Ich glaube aber nicht, dass das sein Lebensanspruch war. Er war ein, so wie ich das jetzt höre, auch von Menschen, die ihn kannten. Ich habe einen sehr lieben Bekannten, der mit ihm sehr eng befreundet war, der englische Pianist John Humphreys. Er war ein zutiefst bescheidener Mensch, er hat sehr bescheiden gelebt. Ja, John das erzählt, es gab im Hause der Stevensons das gute Geschirr, wenn zum Beispiel Gäste da waren. Das gute Glas, so war das. Ansonsten, er hat sehr, sehr bescheiden gelebt, er hat unglaublich viel geschrieben. Er war... Das Werkverzeichnis in der einen Monographie umfasst, glaube ich, 75 Seiten. Gell? Genau. Also das Allerwenigste ist gedruckt, das Allerwenigste überhaupt aufgeführt. Und genau, so. Er war ein großer Bosonianer. Also Bosoni war für ihn ein absoluter Fixstern seines Musiker-, seines Komponistendaseins. Die Passacaglia ist auch sehr seelenverwandt zu dann Bosonis großem Meisterwerk für das Klavier, der Fantasia Contrapuntistica. Die Passacaglia ist sehr kontrapunktisch, das heißt, sie ist auch sehr barock angelegt in ihren Strukturen. Sie ist sehr, sehr emotional. Sie ist auf eine Art hypnotisch, weil er eben dieses D als Grundbass nie wirklich verlässt. Wir haben eben vergessen zu erwähnen, wie er auf dieses Thema kommt und was das in Schostakowitschs eigenem Werk für eine Bewandtnis hat. Das wäre vielleicht hier noch ganz gut zu ergänzen, oder? Also Schostakowitsch hat dieses Motiv selbst relativ häufig benutzt, ab einem bestimmten Moment und ganz prominent, ab dem Moment, als Josef Stalin nicht mehr lebte und Schostakowitsch mit seiner 10. Symphonie rausging. 1953. Und im langsamen Satz dieser Symphonie bei einer gestochener Prominenz, nämlich von Piccolos und Flöten und Oboen gespielt, das DSCH rausstellt und im Grunde einfach sagt, ich. Also es ist eigentlich nicht der langsame Satz, denn der langsame Satz ist ja im Grunde der erste, sondern es ist der Scherzando-Satz, das, Allegretto. Der Satz vor dem Finale, genau. Nämlich... Also diesen Schostakowitsch-Tonfall kennt man ja, dieses sarkastische, grell instrumentierte, militärisch-zirkushafte, genau. Auf jeden Fall irgendwo ironisch unterfütterte. Später dann im Finale der 10., das Ende der 10. ist im Grunde genommen ein fast schon, wie soll man sagen, hysterisches, jubelndes DSCH. Toll, ich kann echt nicht. Das immer und immer und immer wieder. Ich bin da, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich habe ihn überlebt. Ich habe ihn überlebt, so könnte man das lesen, ja. Schostakowitsch eröffnet sein berühmtes, großes, 8. Streichquartett mit dem DSCH Cello Solo. Also er nutzt dieses Motiv dann nicht zu häufig, aber doch immer wieder sehr prominent. Schon offensichtlich in autobiografischen Kontexten, oder? Genau. Und jetzt kommt Ronald Stevenson, nimmt dieses Motiv, schreibt ein beinahe 90-minütiges Werk und zitiert, wenn man so will, Schostakowitsch im Grunde genommen nur mit dem Zitat, nämlich mit diesen vier Tönen. Einmal mit einer kleinen Bassabfolge, die niemand hören würde, wenn man sich nicht mit den Noten beschäftigt. Dann gibt es doch noch dieses D-Dur-Präludium. Ja, genau. Ein relativ deutliches, wenn nicht Zitat, aber eine sehr, sehr enge Seelenverwandtschaft gibt es in der Passacaglia zu einem Stück von Schostakowitsch. Interessanterweise eine relativ kleine beiläufige Geschichte, nämlich das fünfte Präludium und Fuge aus den vorhin genannten 24. Und so weiter. Soweit Schostakowitsch. Soweit Schostakowitsch. Und bei Ronald Stevenson, so im ersten Drittel des Stücks, kommt dann dieser Moment. Und so weiter. Aber über allem, oder in diesem Fall unter allem, ist immer der Bass. Und so weiter. Also er verlässt ihn nie. Wir werden dieses Stück ja nicht annähernd behandeln können. Vielleicht könnten wir zwei Richtungen verfolgen. Das eine ist, diese Reise geht geografisch im wahrsten Sinne des Wortes um die Welt. Und sie geht bis hin nach Afrika. Geht durch die Zeiten. Und genau. Sie geht auch vielleicht, das wäre die dritte Richtung, durch die Klänge. Vielleicht können wir da genau. Einmal, also geografisch jetzt. Einmal eine ganz besondere Stelle, irgendwo noch nicht mal in der Mitte, aber tendenziell zur Mitte hin, kommt ein Moment, übertitelt mit To Emergent Africa. Stevenson hat die Passacaglia in Südafrika uraufgeführt. Er hat sich mit dem Kontinent sehr beschäftigt. Er sah einen mächtigen Kontinent kommen, im Entstehen. Er war ihm sehr wichtig. Relativ viele ehemalige Kolonien wurden halt um die Zeit Anfang der 60er Jahre auch unabhängig. Genau. Und er hatte dann diesen Lehrauftrag in Kapstadt, nicht wahr? Genau. Und jetzt schreibt er eine Stelle, die unfassbar ist. Also, wir haben immer wieder den Bass. Aber was dem Bass runterliegt, und jetzt muss ich im Grunde aufstehen. Ich lese euch das mal vor. Strike the ostinato rhythm with the left palm on the strings of the lowest octave. Ostinato-Rhythmus ist folgender. Ein sich immer wiederholender Ton A. Erstmal nichts Besonderes auf dem Klavier. Also würde ich das jetzt normal spielen, klänge so. Wenn ich jetzt aber tue, was Stevenson sagt, nämlich ich stehe auf, lege meine Handfläche auf die tiefsten Klavierseiten und spiele quasi den Ton mit der Handfläche auf den tiefsten Klavierseiten, klingt das plötzlich so. Beschleunigt sich dieses Schlaginstrument. Urgewalt an Musik, die da immer, immer größer wird. Kleine Side Note, ich muss immer denken, ihr werdet das vielleicht auch kennen, diejenigen von euch, die diesen großartigen Film mit Robin Williams früher gesehen haben, Jumanji. Immer wenn sich Jumanji anmeldet, immer wenn etwas passiert, immer wenn die Tiere kommen oder eine neue Katastrophe ist gerade am Kommen, kommt so. Kommt sowas, muss ich immer Muss ich immer dran denken, habe den Film sehr geliebt. Ist das ästhetisch, politisch nicht ein bisschen prekär, dass also das Aufkommen der Afrika mit so einem Bild von exotischer, archaischer Buschtrommel, wenn man so will, suggeriert wird? Da wäre man ja heute wahrscheinlich ein ganz kleines bisschen vorsichtiger, welche Klischees man Afrika da möglicherweise überstülpt, oder? Ich finde das ein bisschen hanebüchen. Er nimmt ein ganz zentrales musikalisches Element, das er gehört hat, und übersetzt das auf das Klavier. Ich meine, der letzte Mensch, dem man, glaube ich, Klischees vorwerfen sollte, wäre Ron Stevenson. Wer das da rauslesen will, kriegt es mit mir zu tun. Er hat ja diese sehr, sehr typischen Assoziationen. Ich meine, er geht ja auch in sein eigenes Land. Da gibt es die vielleicht berührendste Stelle, Lament for the Children, diesen Pibroch, was ja eine alte Dudelsackweise im Grunde genommen ist, gleich im ersten Satz. Auch das ist ja eine exotische Note, wenn man so will, die er... Bestimmt einer der poetischen Höhepunkte dieses Stücks. Ja. Stevenson, der schottische Komponist, der sich sehr, sehr intensiv mit der schottischen Musik und auch poetischen Traditionen auseinandergesetzt hat und imaginiert hier so einen archaischen Dudelsack. Genau, wir könnten noch die geografischen Stationen ein bisschen weiter verfolgen. Wir waren in Schottland, es gibt den Fandango im zweiten Teil. Es gibt dann ja auch diesen Symphonic March, der polonaishaften Charakter ist, also eher so ein bisschen sich auf diese Chopin-Tradition bezieht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dass wir nur mal so ein bisschen sehen, wie genau, der Fandango. Du meinst wahrscheinlich dieses. Diese polackerhaften Stellen gibt es auch. Das ist jetzt eine von ziemlich zu Anfang, oder? Es gibt dann einen großen, nach dem Peace, Bread and Land, gibt es den Symphonic March in der Pass Altera, also in dem zentralen Teil. Und das ist so ein bisschen wirklich Der so sehr, sehr schwer. Warte mal, ich habe ihn gleich. Hier. Du meinst Alla Marcia? Ja. Ich glaube, das ist ja. Da wird er dann sehr frei, wird sehr pianistisch, seine wahnsinnig schwere Stelle, sehr langer Abschnitt. Er bezieht sich auf viele verschiedene Stile, er bezieht sich auf verschiedene Länder, er bezieht sich auf Komponisten. Relativ zum Schluss gibt es eben zwei ganz große, ganz zentrale Momente. Ist auch sehr rührend geschrieben. Ich mache euch einen Screenshot, vielleicht könnt ihr das dann später auf die Website stellen. Nämlich auch Dmitri Schostakowitsch war ja von etwas inspiriert, als er sich dachte, macht eigentlich Sinn, meinen Namen in Töne zu setzen. Nämlich das berühmte Dokument dafür und die Uridee, könnte man vielleicht so sagen, ja, für einen Komponisten, der seinen Namen in Töne setzt, ist natürlich Johann Sebastian Bach gewesen, mit dem B-A-C-H. Sein unvollendeter 14. Kontrapunktus aus der Kunst der Fuge stellt das B-A-C-H ganz prominent ins Licht, aber auch schon vorher in der Kunst der Fuge gibt es relativ prominentes BHCH. Und Stevenson, ungefähr 60, 65 Minuten in das Stück hinein, verbindet die beiden Motive. Und das Rührende ist, dass er, während die linke Hand das DSCH spielt, in russischen Buchstaben Schostakowitsch darunter schreibt, während er oben das BACH in deutscher Runenschrift übertitelt. Das ist einfach ein sehr rührender Moment. Es kommt eine sehr, sehr große Fuge, die diese beiden Motive miteinander verbindet. Eine sowieso schon chaotische Stelle mündet im Dies Irae. Der Erzählung des Tages des jüngsten Gerichts. Und diese Stelle ist übertitelt mit In Memoriam the 6 Million. Und das ist, glaube ich, relativ deutlich, dass es um die 6 Millionen ermordeten Juden geht. Während der Zeit des Dritten Reiches. Diese Stelle klingt dann so. Folgt eine große Art Konzertfantasie, Konzertparaphrase. Und da habe ich schon 60, 65 Minuten gespielt und dann kommt nochmal so ein riesengroßer Abschnitt. Aber das ist wahrscheinlich der dramatische Höhepunkt dieser Dies Irae Moment. Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Er hat ja ein paar historische Anspielungen bzw. einfach auch szenische Evokationen. Es gibt zum Beispiel zu Beginn des zweiten Teils, an der Stelle muss man sagen, das Ganze ist in drei Teile gegliedert, Pars Prima, Pars Altera, Pars Tertia. Aber zu Beginn des zweiten Teils dieser Pars Altera gibt es ja Fanfare, Forebodings, Alarm, Glimpse of a War Vision, also Blicke einer Kriegsvision. Vielleicht kannst du das kurz anspielen, weil da geht es wirklich um die Zeitgeschichte letzten Endes. So weiter. Alarmsirenen. Alarmsirenen, auskomponierte Angst, das dann lustigerweise mündet in einer Stelle friedlichstes G-Dur, übertitelt in russischer Schrift Mir, Friede. und setzt dann fort mit diesem berühmten leninschen Ausspruch: Peace, bread and the land, also so Friede, Brot und das Land. Er hat da den russischen Sprachrhythmus aufgenommen, nicht wahr? Mir, Chleb, Isimla, genau. Das hat er in dem Fall übernommen. Nein, die Referenzen sind unendlich. Also da ist natürlich auch eine Art von Idealismus, die unserer Zeit ehrlich gesagt so ein bisschen ferngerückt ist, gell? Dass man also Anfang der 60er Jahre noch den Geist Lenins so beschwören konnte, ja, und glaubte, das sei irgendwie der Beginn einer wirklich besseren Welt gewesen. Gell? Und, ja. Der zweite Teil mündet ja in einem großen Tribute to Bach. Ja. Das finde ich immer wieder ganz lustig, dass doch die großen Komponisten dann irgendwo wieder bei Bach auch Zuflucht suchen. Er bereitet das ja sehr ausführlich vor, um dann dieses Zitat der Toccata d-Moll zu bringen. Genau. Er hat das schon vorher ein bisschen Anspielung drin, aber dieses kommt hier zum ersten Mal prominent Johann Sebastian Bach quasi zum Wort. Um dann später, wie vorhin erwähnt, in der großen Fuge dann mit dem BACH richtig zentral. Erzähl uns ganz kurz nur in doppelter Klammern vom Zustand deiner Sehnen, deiner Muskeln nach 80 Minuten dieser Tortur. Wie ist das dann? Ist man dann im Endorphin-Glück? Ja, also es ist bei so einem Stück so, dass du keine Zeit hast, über Schmerzen nachzudenken. Also ich habe keine Zeit darauf. Also es ist so voller Adrenalin und so im Fokus und so auch manisch da drin. Also dieses Ganze, ich bin müde und mir tut irgendwas weh, kommt, wenn überhaupt, dann später. Aber der Masseur wartet backstage bereits? Nein, wartet er nicht, aber er wartet woanders. Ja, aber ja. Es gibt ja diesen James-Bond-Titel, Die Welt ist nicht genug. Und da muss ich komischerweise bei Stevenson immer dran denken. Denn am Ende kommt er ja zu seinem Adagissimo Barocco, wo es dann diese wunderbare Spielanweisung gibt, con un senso di spazio quasi gagarinesco. Also mit einem gagarinhaften Raumgefühl sei das zu spielen. Denn genau, Gagarin war, als würdest du von oben aus dem Weltall auf den Planeten Erde hinunterschauen. Ja. Der Gagarin-Moment. Und hier kommen wir dann langsam zu dem großen Schluss. Gagarin war wirklich gerade in dem Jahr, in dem er daran schrieb, 1961 zum ersten Mal geflogen. Gell? Also das war der erste Mensch im Weltall. Und das fließt alles ein. Das finde ich immer unheimlich faszinierend. Also es ist der Komponist, Jahrgang 1928, direkter Altersgenosse von Karl-Heinz Stockhausen, der es ja auch mit dem All hatte, wie man weiß dann später. Aber jemand, der sich also keinerlei Schranken des Materials auferlegt. Ja. Nicht sagt, wir benutzen jetzt die und jene Reihe oder wir benutzen jetzt die und jene Klangschublade, sondern alles. Genau. Das alles. Es ist absolut unglaublich. Wir könnten jetzt Stunden darüber reden. Ich könnte jetzt noch irgendwie den Schluss vorspielen. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust darauf, sondern ich hoffe auch. Ach doch. Soll ich nochmal machen? Doch. Wie viel davon? Naja, so 1,5 Minuten. Du bist vielleicht gemein. Du spielst ja gerne sehr große, sehr umfassende, sehr fordernde, physisch und auch geistig fordernde Werke. Stevenson ist sicherlich da auch noch ein besonders extremes Beispiel. Was passiert mit dir, was passiert aber auch mit uns Zuhörenden, wenn Musik so lang ist, wenn sie so umfassend ist, wenn sie uns auch physisch so weit hineinzieht? Naja, also es ist so zuallererst ganz einfach gesagt, wir haben Zeit. Also es gibt ja verschiedene Arten, zum Beispiel ein Konzert zu gestalten. In der klassischen Form kannst du 2, 3, 4 Werke präsentieren. Die können miteinander irgendwie kommunizieren, müssen sie gar nicht. Sie sind alles zwischen, weiß ich nicht, 5 und 35 Minuten lang, manchmal 40. So kann man ein Konzert gestalten, ist auch wunderschön. So singuläre Werke wie die Goldberg-Variation, wie Beethovens Diabelli, wie Schewskis People oder eben wie hier der Stevenson oder andere, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, geben aber dadurch extrem viel Raum. Sowohl euch allen, die da zuhören, und mir, der da spielt. Und das gibt natürlich auch die Möglichkeit, ganz, ganz tief einzusteigen in sich selbst. Und das ist etwas, was mir einfach sehr nahe ist. Viel näher ist als hinsetzen, 25 Minuten spielen, aufstehen, wieder hinsetzen, wieder spielen, wieder aufstehen. Ist toll, aber ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was du mit so einer Musik einfach emotional erreichen kannst. Ich habe ja immer ein bisschen dieses Bild des intravenösen Musikgenusses bei solchen Dingen, weil man ja aufhört zu urteilen und sich distanziert gegenüberzustellen, sondern man ist tatsächlich in einer Art Immersion, also vollkommen vereinnahmt in dem, was um einen herum da geschieht, oder? Absolut. Deswegen meinte ich vorhin, wir können jetzt so viel drüber reden, wie wir wollen. Es ist wie so ein Gemeinschaftserlebnis, so ein Werk zu hören. Und ich wollte es immer schon spielen. Ich freue mich sehr, dass wir hier auch drüber sprechen konnten. Wir beschäftigen uns ja das nächste Mal mit Beethovens Diabelli-Variation, einem Werk, das ganz zentral ist in meinem Repertoire. Ein Werk, das ich wahrscheinlich häufiger gespielt habe als jedes andere auch. Und dazu dann mehr beim nächsten Mal. Variation, Alles wird anders mit Anselm Zibinski und Igor Levit. Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Levit und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr uns gerne schreiben unter klavierpodcast@br.de. Eine Liste der erwähnten Stücke findet ihr in den Shownotes des Podcasts. Aufgenommen wurde diese Folge in Igors Berliner Wohnung Ende April 2021 von Andreas Stoffels. Produktion und Mischung Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast. Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig. 1984, George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast. Unser Wissen, unser Glück. Verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben. Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären Großstaat. Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber. Für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen. Aber früher oder später, da schnappen sie ein. 1984. Ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen. Der große Bruder sieht dich. Hört alle 4 Folgen von 1984. You've got 2 new messages. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.